3. Berufe üben. Sprechen Sie nach, bitte. A. Mein Automechaniker. Mein Arzt. Meine Taxifahrerin. Meine Friseurin. Meine Lehrerin. B. Der Ingenieur. Die Ingenieurin. Der Automechaniker. Die Automechanikerin. Der Arzt. Die Ärztin. Der Kellner, die Kellnerin. Der Sekretär, die Sekretärin. Der Verkäufer, die Verkäuferin. Der Taxifahrer, die Taxifahrerin. Der Lehrer, die Lehrerin. Der Friseur, die Friseurin. Der Hausmann, die Hausfrau.